Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra-Tobi, und wir beschäftigen uns heute mit dem Gesundheitssystem. Ich bin im Liquid Feedback auf das Stichwort abgabenfinanziertes Gesundheitssystem gestoßen und unterhalte mich darüber mit, stellt euch doch einfach mal vor. Ja, hallo, Tobias Schwarz, mein Realname im Mumble unter Pirate Joker zu finden. Hier Wolf-Dietrich Trenner im Mumble unter GN8 zu finden. Ja, dann würde ich doch sagen, Namensvetter Tobi, leg ich doch einfach mal los, ein bisschen zu erklären, das abgabenfinanzierte Gesundheitssystem. Jo, eigentlich sind das mehrere Meinungsbilder, insgesamt 5 an der Zahl. Bei den Piraten ist so momentan wahrscheinlich unterschwellig kaum zu vernehmen, Debatte im Gange, wie das Gesundheitssystem ausgestaltet werden soll. Und momentan tendiert es aus mehreren Richtungen Richtung Bürgerversicherung, was an sich diskutabel ist. Aber es gibt ja auch andere Modelle von dem Gesundheitssystem. In England haben wir das steuerfinanzierte Gesundheitssystem, in Deutschland haben wir die Sozialversicherung. Bis vor kurzem war in den USA nur Privatversicherung mit einem ganz kleinen Teil an staatlicher bzw. öffentlicher Versicherung. Und mich hat mal interessiert, wie die Piraten, wo die Piraten hintendieren. Und interessant an der Sache ist, dass in der Wikipedia zu den verschiedenen Gesundheitssystemen so nicht viel zu finden ist, dass deshalb die Meinungsbilder auch nicht so wirklich die richtigen Begriffe verwenden. Ich habe halt mal versucht, verschiedene aufzuzählen, darunter denn die Privatversicherung. Inhalt des Meinungsbildes ist eigentlich, beziehungsweise Inhalt aller Meinungsbilder ist eigentlich nur eine Frage, ob die Piraten dahinter tendieren. Und darunter habe ich halt eine Erklärung versucht zu liefern, entweder aus der Wikipedia oder ich habe selbst eine zusammengestellt, wo ich versucht habe, möglichst das die richtigen Begriffe zu verwenden, wo ich aber heute weiß, dass das nicht so ganz der Fall ist. Okay, und vielleicht erklärst du mal ein bisschen steuerfinanziert, abgabenfinanziert, Privatversicherung ist jedem klar, unser Laufensystem ist jedem klar, aber das, was so nicht eindeutig ist, das wäre nicht schlecht, wenn das mal ein bisschen Erläuterung erfährt. Ja. Na gut. Oder Wolf, bitte. Wolf gerne. Okay, also ich habe mich damit jetzt mal mehr von den Inhalten als von den Begriffen beschäftigt. Für mich war das im Ergebnis eine klare Entscheidung, dass seitens der Piraten, die daran teilgenommen haben, ein Interesse daran besteht, das zu einem System zu machen, das sich unterscheidet von der jetzigen Finanzierung, aber dass zum Beispiel das Ganze nicht in die Hand der jeweils mehrheitspolitischen Durchsetzungskraft im Bundestag übergibt. Das wäre nämlich die Steuerfinanzierung. Die hat an dem Punkt verloren, genauso wie die komplette Privatversicherung an dem Punkt verloren hat. Da scheint es unter den Piraten keine besonderen Fans für zu geben. Kannst du bitte zwischendurch erläutern, warum sie verloren hat? Warum die Privatversicherung verloren hat, das hat weniger mit den Begrifflichkeiten zu tun als mit den Problemen, die die Privatversicherung zurzeit hat. Wir haben es bei der Privatversicherung erstens mal mit Aktiengesellschaften zu tun. Das heißt, das sind Versicherungen wie jede andere Versicherung, Haftpflichtversicherung, Kraftfahrzeugversicherung. Die möchten Geld verdienen, die Aktionäre. Das heißt, die möchten irgendwo eine Rendite abschöpfen können. Das heißt, es werden nicht alle Beiträge, die eingenommen werden, auch ausgegeben oder bereitgestellt, um die Leistungen, die man dafür bekommt, entgegen zu finanzieren. Dann wird ein Teil der Beiträge für die Altersrückstellungen verwendet, weil man gemerkt hat, dass insbesondere zum Lebensende hin ja die Gesundheitskosten steigen. Man hat aber auch gemerkt, das ist in den letzten Jahren deutlich geworden, es gab zum Teil Prämienerhöhungen über 20% von einem Jahr auf das nächste. Das hat viele Versicherte vor enorme Probleme gestellt. Man hat gemerkt, dass die Kosten weiter steigen. Man hat in der Privatversicherung das System, dass man Beitragstarife aufmacht und die macht man auch wieder zu. Soll heißen, man macht zum Beispiel im Jahr 1970 einen Tarif auf, lässt den, es steht also jedem offen, der sich privat voll versichern will, und macht diesen Tarif 1975 wieder zu. Das heißt, diese Gruppe, die jetzt diesen Tarif gewählt hat, die wird bis an ihr Lebensende zusammen diese Risikogruppe bilden. Das heißt, die wird eben auch gemeinsam älter. und die hat auch eine gemeinsame Einkommensentwicklung. Das ist eine Weile steigend, was die Einkommen angeht, aber dann kommt irgendwann auch die Alterszeit, die Altersteilzeit vielleicht oder eben die Rentenzeit und dann sinken die Einnahmen dieser Gruppe. Gleichzeitig steigen aber die Leistungen, sodass man zwar in der beitragsstarken Zeit gewisse Rückstellungen bildet, wenn die dann aber nicht ausreichen, und das ist etwas, was wir zurzeit bei der Privatversicherung beobachten, dann haben wir am Schluss einfach mehr Kosten für die privaten Leistungen im Gesundheitssystem, als an Beitragsmitteln zur Verfügung stehen. Und das führt dann zu Beitragssteigerungen über 20% von einem Jahr auf das nächste. Man stelle sich jetzt mal vor, es geht hier nicht nur um die Millionäre oder um höhere Beamte, Staatssekretäre und Minister, sondern es geht um Kleinunternehmer, Taxifahrer, Schreiner, die im Alter von 25 in eine Privatversicherung eingestiegen sind, die sich die Beiträge leisten konnten, weniger zahlen mussten als bei der gesetzlichen Krankenversicherung, aber dann im Alter von 50, 55, 60 in eine enorme Beitragsschwierigkeit reinkommen. Häufig wird dann versucht, mit einer Mindestversicherung sozusagen zu retten, was zu retten ist. Ja, als Privatversicherter darf ich jetzt normalerweise versuchen, mit meiner Meinung zurückzuhalten. Als Privatversicherter kann ich sagen, ich wäre gerne Kassenpatient. Ich bin das seit 20 Jahren und da treffen natürlich eine Menge Probleme aufeinander. Genau aus dem Grunde, denn der 20-Jährige, der hat wenig Sorgen, was die Situation angeht. Der nahezu 40-jährige Familienvater, da sieht das dann schon wieder ganz anders aus. Ja, und wir müssen auch noch an andere denken. Zum Beispiel nimm mal die Beamten. Die Beamten sind ja durch das Beihilferecht auch überwiegend privat versichert. Und jetzt, wenn man sich dann vorstellt, den Feuerwehrbeamten, also nicht den Staatssekretär, sondern den Beamten mit A6 bis A9, 2 oder 3 Kinder, der dann die Medikamentenkosten für seine ganze Familie vorlegen muss und sich dann erstatten lassen muss. Alleine dieses System des Vorlegens und Erstattens stellt Leute vor ganz erhebliche Probleme. Ich kenne persönlich zurzeit keinen Privatversicherten in meinem Bekanntenkreis, der gerne in der Privatversicherung bleiben möchte. Die meisten geben offen zu, auch Ärzte, dass sie sich vertan haben. Wenn sie alles gewusst hätten, was sie heute wissen, wären sie in der gesetzlichen Krankenversicherung geblieben. Ja gut, dann würde ich sagen, damit wäre die Sache Privatversicherung schon mal grundsätzlich geklärt. Das kennt jeder. Jetzt würde ich doch gerne bitten, wer von euch beiden es auch mal machen mag, über die abgabenfinanzierte Variante zu sprechen. Was ist da der Unterschied? Gut, machen wir vielleicht vorher, um das deutlich zu machen, was in dem Meinungsbild zur Auswahl stand, noch die Steuerfinanzierung, weil das relativ schnell geht. Bei der Steuerfinanzierung hätte man entscheiden können, dass die jeweilige Mehrheitskraft im Bundestag von Jahr zu Jahr oder auch in einem Abstand von 2 oder 3 Jahren bestimmt, wie hoch die Beiträge sind und wofür sie auszugeben sind. Und wenn man diese Entscheidung in die Hand der politischen Kräfte legen will, kann man das tun. Es gibt Länder, die ein steuerfinanziertes Gesundheitssystem haben. In Deutschland ist es eher so, dass die Bevölkerung und auch die Piraten den herrschenden politischen Kräften noch nicht oder überhaupt nicht so tief vertrauen, dass sie Gesundheit, also das wichtige Thema Gesundheit, in deren Hände legen wollen. Das hat also auch keine Mehrheit gefunden. Eine Steuerfinanzierung wird wahrscheinlich mit der Piratenpartei keine Anhänger finden, egal in welchem Parlament. Dann kommen wir als nächstes zur Bürgerversicherung. Es gibt auch in der Piratenpartei Anhänger einer Bürgerversicherung. Und da haben wir es zu tun mit einem Schlagwort. Die Grundidee, die dahinter steckt, ist, und die unterscheidet sich dann nicht von der Abgabenfinanzierung, alle zahlen ein. Und alle Einkünfte sollen herangezogen werden. Interessant, auch Vermögenseinkommen, also Zinseinkommen, Mieten sollen einbezogen werden in der Bürgerversicherung. Da gibt es dann Unterschiede. Da ist noch nicht richtig klar unter dem Begriff, will man die Rentenversicherung mit einbeziehen oder will man die draußen lassen? Will man nur die Krankenversicherung Bürger versichern? Wie will man das genau machen? Zum Beispiel, wie will man das machen bei ALG-2-Empfängern, ALG-1-Empfängern? Wer zahlt da welche Beiträge? Wie hoch werden die Beiträge sein? Wer setzt das fest und wer entscheidet, wofür diese Beiträge dann ausgegeben werden? Das sind große Probleme und die führen dazu, dass das Schlagwort Bürgerversicherung zwar unter der Prämisse alle zahlen ein, alle Einkünfte werden einbezogen, sehr viele Anhänger findet, häufig auch in Anträgen an den Bundesparteitag, aber die Details sind alle so unklar, dass es einen Bedarf gab, nochmal abzustimmen in diesem Meinungsbild, ob es nicht noch Alternativen gibt, die das, was man inhaltlich will, jenseits der Schlagwörter, ein bisschen besser treffen. Und so kam es zu dieser Darstellung der Alternative, wie wäre es denn mit einem Abgabenfinanzierten. Das Abgabenfinanzierte in dieser Idee ging davon aus, auch es werden alle Einkünfte einbezogen, aber es werden auch wesentliche Bestandteile der aktuellen Finanzierung, also eines Sozialversicherungsmodells, beibehalten, jedenfalls die, die sich bewährt haben. Und bei der Abgabe hatte man die Idee, ein zweckverpflichtetes Steuersystem zu schaffen. Also die Abgaben sind vom Begriff her ja auch eine Art von Steuer, aber sie sind zweckgebunden. Sie werden also für einen bestimmten Zweck erhoben und dürfen nicht von politischen Kräften für etwas anderes verwendet werden. Also nicht eine Abgabe für Gesundheit kann später verwendet werden, um den deutschen Außenhandel zu fördern. Das war die dahinter steckende Idee und das hat bei den Piraten im Meinungsbild eine knappe, aber deutliche Mehrheit gefunden. Jetzt frage ich euch doch einfach mal, wir drehen den Spieß noch um, wenn ihr gegen das abgabenfinanzierte Gesundheitssystem einstehen wolltet, welches Argument würdet ihr anführen? Naja, wie für jedes andere Änderungsmodell, alle Änderungen, die man macht, sind natürlich in erhöhtem Maße begründungsbedürftig. Und man müsste in erhöhtem Maße sich mal beschäftigen mit all den ungeklärten Aspekten. Also wer entscheidet denn, wie hoch dann die Abgaben sein werden? Wie oft werden die Summen angepasst? Und von wem? In welcher Höhe und ob werden weiter Steuerzuschüsse gezahlt? Also zum Beispiel haben wir ja zurzeit die sogenannte Familienmitversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Also wer dort versichert ist, dann heiratet, dann ein Kind bekommt oder auch ohne Heirat. Das Kind ist mitversichert, bei Heirat die Frau ist mitversichert. Ich persönlich weiß nicht, wie es mit Partnerschaftsmodellen aussieht. Das ist einfach nicht so mein Thema. Aber die Familienmitversicherung ist eines der wesentlichen Anteile. Und weil es die so gibt, zahlt ja der Staat einen Steuerzuschuss. Und über diesen Steuerzuschuss zahlen ja alle Einkommen auch einen gewissen Beitrag in die gesetzliche Krankenversicherung. Das ist jedenfalls der theoretische Hintergrund. Das müssten wir klären. Machen wir das weiter? Wenn ja, wie machen wir das weiter? Wer balanciert das zum Beispiel aus? Wie viel über den Steuerzuschuss gegenfinanziert werden muss und wie viel aus den Abgaben kommen muss? Wer entscheidet dann auf der Leistungsseite? Bei den Abgaben hat man Entscheidungen, wie hoch dann der Beitrag ist. Nehmen wir mal an, das wäre entschieden. Aber entscheiden jetzt die gleichen Leute auch, wofür das Geld ausgegeben wird, oder entscheiden das andere? Wenn ja, wie setzt sich so ein anderes Gremium zusammen? Alles das ist noch ungeklärt. Es ging jetzt erstmal darum, in der Alternative zwischen diesen Schlagwörtern Bürgerversicherung, Steuerfinanzierung, Bismarcksches Sozialversicherungsmodell und Abgabenfinanzierung so eine Priorität zu finden, so praktisch herauszubekommen, was das Faible der Piraten ist. Genau darauf wollte ich jetzt hinaus. Sinn und Zweck ist gewesen, erstmal grundsätzlich den Tenor der Piraten herauszufinden, und das ist euch ja gelungen. Man darf ja schon, wenn ich das so richtig erkenne, so viel sagen, dass mit der Privatversicherung ist bei den Piraten jetzt nicht so gut angekommen. Ja, das ist jetzt sehr freundlich ausgedrückt. Also bei der Privatversicherung war das Meinungsbild eigentlich genauso eindeutig wie bei der Steuerfinanzierung. Weder will man Aktiengesellschaften das Feld überlassen. Also wir haben gesehen, dass Piraten ein weites Herz für all die haben, die in der Privatversicherung zurzeit leiden. Das ist übrigens auch noch eine wichtige Entscheidung, die man dann mal treffen muss. Machen wir einen Stichtag, machen wir einen Übernahmetag und sagen hier mit offenen Armen, wir nehmen euch alle wieder auf. Wenn wir das machen, was machen wir denn mit den Altersrückstellungen der privaten Versicherung? Darf das die Aktiengesellschaft dann unter den Aktionären verteilen oder beschlagnahmen wir das als Staat? Wie halten das dann mit der Einkommensgarantie des Grundgesetzes? Also du siehst, wir haben jede Menge offene Fragen dann noch zu klären. Was die Piraten aber gesagt haben, ist ganz klar, wir wollen eine zweckgebundene Abgabe haben. Also wir wollen nicht, dass das im großen Steuertopf der Bundesrepublik verschwindet und dann vielleicht am Ziel ankommt, sondern wir wollen, dass das in der Höhe bekannt ist und dass das auch wirklich nur an dem Ziel ankommt oder bei dem Ziel ankommt, wofür es gemeint ist. Das ist schon mal eine klare Aussage. Man sagt also schon den politischen Kräften, je nach Mehrheit will man es nicht überlassen. Man sagt allerdings auch, das muss man aus dem Meinungsbild so lesen, das Bismarcksche Sozialversicherungsmodell, also diese Krankenversicherung, wie wir sie heute im gesetzlichen Bereich kennen, mit ihren Vertreterversammlungen, mit der Friedenswahl, diesen Sozialwahlen, wo nie gewählt wird, wenn nicht mehr Kandidaten da sind, als Sitze besetzt werden müssen, und wo dann weitgehend unbekannte Leute mit relativ unbekannten Zielen entscheiden, was und wie passiert bei der gesetzlichen Krankenversicherung, so soll es auch nicht bleiben. Okay, und damit möchte ich jetzt schon fast zum Ende kommen, möchte aber trotzdem darauf hinweisen, ihr habt jetzt euer Votum bekommen. Die Umfrage ist sehr eindeutig für das abgabenfinanzierte Gesundheitssystem ausgefallen. Und deshalb wäre dann meine Bitte als Pirat an euch, eben diese Fragen, die du gerade schon ansatzweise geäußert hast, zusammenzufassen und daran weiterzuarbeiten. Denn diese Detailfragen, die wird man uns Piraten stellen, wenn wir ein solches System fordern, und damit wird man uns kritisieren, wenn wir uns da keine Gedanken zu gemacht haben. Ist euer Plan denn, dass ihr demnächst diese Fragen auch als Initiativen stellt, um sie innerhalb der Piratenpartei zumindest richtungsweisend zu klären? Ja, ich denke schon. Das vordergründige Ziel für den Moment ist einfach, dass wir unsere Anträge, die wir jetzt erarbeitet haben fürs Wahlprogramm und Grundsatzprogramm, dass wir die beim Bundesparteitag stellen. Bei einem Antrag finden momentan mit der AG Gesundheit noch Sitzungen statt, wo wir hoffen, dass der große Grundsatzantrag mit dem Grundsatzantrag der AG Gesundheit zusammengeführt wird, dass wir da einen gemeinsamen Antrag stellen. Ansonsten unsere restlichen Anträge werden wir halt so stellen. Und sobald der BPT vorbei ist, denke ich mal, werden wir uns wieder in die inhaltliche Diskussion finden und versuchen, diese Fragen zu klären. Wir sagen aber auch, dass wir uns die Zeit dafür nehmen werden, die wir brauchen. Wir sind momentan 12 Mitglieder in der AG und wir hoffen natürlich auf neue Mitglieder, die gerne mitmachen wollen. Aber wichtig ist halt, wir wollen keine Schnellschüsse. Das, was wir als Vorschläge einbringen wollen, da wollen wir auch gemeinsam hinterstehen. Und da ist es wichtig, dass wir uns dabei auch Zeit lassen. Okay, ich würde euch damit erstmal danken, dass ihr eigentlich zumindest, soweit man eine Liquid-Feedback-Umfrage akzeptieren möchte, aber für mich ist es sehr eindeutig, was ich da sehe. Da habt ihr eigentlich schon etwas Entscheidendes herausgefunden. Das Gesundheitssystem ist für jeden Bürger der Bundesrepublik eine ganz entscheidende Frage und damit habt ihr etwas Tolles geleistet. Ich danke euch dafür und würde mich freuen, wenn ich wieder von euch höre. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit und die Verteilung im Krähennest. Vielen Dank. Alles klar. Auch. Wie immer, die Shownotes und die Links zu dem Thema findet ihr im Krähennest. Ich wünsche dem Rest noch einen schönen Abend und sage einfach bis demnächst. Danke, tschüss. Danke, Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.